Es klar. Guten Tag, Solmaz ist mein Name. Ich bin hier als Assistenzärztin tätig. Ich würde Ihnen mit Anamnesegespräch führen. Vor dem Gespräch möchte ich Personal erfahren. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, natürlich, meine Personalien, ja, die gebe ich Ihnen Ja. gerne, ja. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Silvia Hammers. Silvia Hammers. Frau Hammers, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. 60 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Am 1.3.59. 59. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,68. 65. Wie schwer sind Sie? Ich wiege 74 Kilo. 74. Okay. Frau Hammers, was für Beschwerden haben Sie? Ja, Frau Doktor, ich habe solche Kopfschmerzen, wissen Sie? Und zwar seit 3 Tagen wird es eigentlich immer schlimmer und es ist so unangenehm, dass ich das jetzt nicht mehr ausgehalten habe. Und zwar pocht das so in der Schläfenregion auf beiden Seiten richtig heftig. Und ja, im Laufe des Tages wird es immer schlimmer und nachts kann ich wirklich nicht mehr gut schlafen. Und gestern Abend ist mir dann auch was aufgefallen, dass ich so ein bisschen Sehstörungen habe, dass das so flimmert vor meinen Augen. Und ja, ich habe, weil ich bekannt ein bisschen hohen Blutdruck habe, habe ich dann mal Blutdruck gemessen und vor ein paar Tagen war der bei 150 zu 80, das ist ja schon nicht so toll, aber heute Morgen war der dann bei 180 zu 90 und da habe ich dann gedacht, ja, jetzt muss ich doch mal zum Arzt gehen. Ja, Sie haben sehr gut entschieden. Frau Hammers, sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Ja, wann das anfängt, kriegt man ja immer nicht so mit. Ich glaube, sie sind eher plötzlich aufgetreten Plötzlich. und dann sind sie nicht wieder weggegangen, sondern irgendwie immer schlimmer geworden. Und die Schmerzen sind immer da, ja? Und Ja. ja, okay. Dauerhaft, ja. Okay. Und könnten Sie die Schmerzen genauer beschreiben? Sie haben schon gesagt, Poch. Aber können Sie mehr beschreiben? Sind Sie eher dumpf, ziehend oder klopf? Ja, klopfend eher, ne? So, Ja, klopfend. ja. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Ja, also jetzt am Abend sind die bestimmt bei 8, Acht. am Aber Morgen. das klingt sehr stark. Ja, soll Ja, ich Ihnen Schmerzmittel geben oder ja. Wenn das jetzt können nicht so Sie? lange dauert, jetzt ich laufe ja schon 3 Tage damit rum, Ja, okay. dann aber können Sie mir nachher gerne was geben. Aber jetzt für den Augenblick halte ich das, glaube ich, noch durch. Morgen sind die Schmerzen nicht ganz so schlimm. Da sind die vielleicht so bei 6. 6, ja. Nehmen Sie Medikamente unter Ich habe genau versucht, Ibuprofen zu nehmen. Ibuprofen, ja. Aber das hat eigentlich nicht viel geändert. Nicht geändert. Nein. Okay. Strahlt der Schmerz in andere Körperteile aus Nein, oder eigentlich im nicht. Schlafenbereich? Das ist eigentlich so beschränkt auf den Schläfenbereich, ja. Ja, Aber hier. beidseits. Beidseitig. Haben Sie auch Nackenschmerzen? Nee, Nackenschmerzen habe ich nicht. Haben Sie Fieber? Ist mir nicht aufgefallen, aber nee, ich glaube nicht. Fühle mich nicht fiebrig. Ist Ihnen übel? Übel ist mir auch nicht. Nö. Müssen Sie erbrochen? Erbrechen? Nee, nee, nee, nee, Nö. nee. Okay, sehr gut. Okay. Frau Hammers, Sie haben erwähnt, dass Sie Sehstörungen haben. Haben Sie auch Kribbelgefühl oder Taubheitsgefühl? Nein, das kann ich nicht beschreiben. Ich habe nur, dass das so vor den Augen so flimmert. Ja, vorhin. Ja, okay. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Zum Beispiel Geräusch oder Licht? Also ich denke mal, angefangen hat das, weil ich einfach unheimlich viel Stress habe bei der Arbeit im Augenblick. Ja. Wir haben viel gepresst. Wieso? Ja. Wir haben eine eigene Firma und ja. Ich mache da die Buchhaltung. Und jetzt zum Jahresende muss man fristgerecht alle Sachen fertig bekommen. Und ich glaube, das hat mir jetzt einfach ordentlich Stress gemacht. Ja, okay. Haben Sie früher auch ähnliche Beschwerden gehabt? Nein, dass das so schlimm ist, da kann ich mich nicht erinnern, nein. Ja, okay. Bekommen Sie Luftnot, Frau Hammer? Nee, Luft, also atmen kann ich uneingeschränkt, ja, das nicht. Geht. Husten, oder? Bitte? Husten? Husten habe ich auch nicht, nö. Ja. Sie haben erwähnt, dass Sie Schlafprobleme haben. Normalerweise nicht, sondern jetzt nur wegen nur dieser starken Kopfschmerzen. Ja, da kommt man nachts nicht in den Schlaf. Okay. Haben Sie Probleme auf der Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, da habe ich eigentlich keine Probleme. Ja, das ist gut. Okay. Frau Hammers, ich möchte einige Fragen über Ihre Vorgeschichte stellen. Leiden Sie an chronischen Erkrankungen? Ja, tatsächlich. Ich habe schon erwähnt, dass ich einen hohen Blutdruck habe. Das ist schon seit 8 Jahren. Und was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme Ramipril. Wie viel Milligramm? Ich meine, das sind 5. Ja. Morgens fünf, oder? Morgens. Okay. Und dann habe ich tatsächlich auch seit 5 Jahren Diabetes. Diabetes. Welche Typ? Ja, Zweier Diabetes. Ne? Ja. Okay. Was nehmen Sie dagegen? Ich kriege Metformin. Metformin. Wie viel Milligramm? Metformin 850, eine morgens, eine abends. Ja, okay. Ist Ihr Blutdruck mit Ramipril gut eingestellt? Ja, normalerweise schon. Aber jetzt ist der halt so hochgegangen, ne? Ja, wegen der Stress. Nehme ich an, ja. Ja. Und ist Ihr Blutzucker mit Metformin gut eingestellt auch? Die letzten Kontrollen waren eigentlich unauffällig, ja. Ja, wann war das? Oh, das ist jetzt schon 6 Wochen her. 6 Wochen, ja, das ist gut. Wir haben erwähnt, dass Sie Bluthochdruck und Blutzucker leiden. Haben Sie noch andere Erkrankungen? Nein, sonst ist alles okay. Ja, sind Sie schon einmal operiert worden? Ja, ich habe eine Gallenblasenoperation hinter mir, aber das ist minimal invasiv gemacht. Ja, und wann war das? Oh, das ist schon 10 Jahre her. 10 Jahre. Ist die Operation komplikationslos verlaufen? Das lief ganz astrein, ja. Ja, okay, sehr gut. Hatten Sie noch andere Operationen? Nein. Gut. Und haben Sie Allergien? Ja, ich bin tatsächlich auf Penicillin allergisch. Penicillin. Wie äußert sich Allergie? Ja, ich kriege so einen Ausschlag und das wird rötet sich die Haut. Ne? Ja. Und Das muss ich also vermeiden, ne? Ja, bestimmt. Haben Sie noch andere Allergien oder Nee, Unverträglichkeiten? sonst ist eigentlich nichts bekannt. Ja, sehr gut. Aber mit dem Penicillin, da muss man natürlich immer aufpassen. Ja. Und Frau Hemmers, rauchen Sie? Nein. Ja. Sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Ja, sehr selten trinke ich mal Alkohol, aber wirklich, ja, gelegentlich. Und jetzt mit den Was bedeutet Kopfschmerzen. Bitte? gelegentlich? Einmal pro Woche oder Ja, einmal pro einmal in der Monat? Woche Woche, oder okay. mal, ja, was weiß ich, jetzt Weihnachten auch zweimal in der Woche, aber sonst und so eher selten. Die nächste Frage ist eine Routinefrage. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Oh nein, habe ich gar nicht. Okay, sehr gut. Ich möchte einige Informationen über Ihre Familien kennen. Sind Ihre Eltern gesund? Oh, mein Vater ist schon früh gestorben. Der hat im Bergbau gearbeitet und hatte eine Staublunge und der ist nur 40 Jahre alt geworden. Der ist sehr früh gestorben. Okay. Und Mutter? Ja, meine Mutter, die lebt noch, ist aber hochbetagt. Die ist aber eigentlich ziemlich gesund. Die hat nur ein bisschen so Arthrose in den Knien, aber sonst ist die eigentlich fit. Wie alt ist die Mutter? Oh, jetzt muss ich eben rechnen, die ist 88. 88. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, wir waren eine große Familie. Ich habe vier Geschwister. Und Wobei sind eine Schwester ist tatsächlich auch früh verstorben. Die hat mit 60 einen Herzinfarkt gehabt. Tut mir sehr Aber alle leid. anderen sind okay. Gesund, ja. Ja, Sie haben erwähnt, dass Sie eigene Firma haben. Ja, was machen Sie von Beruf? Ja, ich bin da in der Buchhaltung. Wie ist Ihre Familienstand? Ja, ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann zusammen und wir machen halt zusammen die Firma. Und ja, und meine beiden Töchter sind natürlich schon erwachsen, die sind aus dem Haus. Ja, und sind Ihre Tochter gesund? Die sind gesund, ja. Sehr gut. Und haben Sie Stress zu Hause, die Sie belasten? Ja, was ich eben sagte, ne, jetzt diese Fristen zum Jahresende, und da ist halt sehr viel auf einmal zu tun. Und deswegen denke ich mal, ist das auch losgegangen mit den Kopfschmerzen. Aber es wird halt so gar nicht besser. Deswegen habe ich gedacht, ich muss doch mal vorbeikommen. Ja, okay, ich verstehe Sie. Ja, aber die Gesundheit ist auch wichtig. Ja, okay. Ich habe alle wichtigsten Informationen bekommen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten? Ja, was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass ich eigentlich auch seit gestern und heute, dass ich eigentlich sehr durstig bin. Sehr durstig, ja. Ich habe also auch viel getrunken. Okay. Aber trotzdem müssen Sie nicht oft auf die Toilette gehen. Doch, das läuft schon durch. Doch, doch, das merke ich schon, ja. Ja, okay. Aber ich habe trotzdem Durst, ja. Okay. Und haben Sie noch Fragen? Ja, jetzt ist halt die Frage, was kann man gegen diese Kopfschmerzen machen, ne? Was steckt dahinter und was kann man dagegen tun? Meine Verdachtsdiagnose ist Blutdruckentgleisung. Deswegen sie haben Kopfschmerzen, aber das bleibt nur Verdacht und ich brauche weitere Prozedere und Untersuchung. Und ja, sie Okay, Sie machen müssen jetzt noch Untersuchungen. Was wird da ja. genau untersucht? Ich möchte zuerst körperliche untersuchen, danach möchte ich Blut abnehmen und vielleicht brauche ich Ultraschall auch. Gegebenenfalls wird bei Ihnen Computertomographie durchgeführt. Okay. Was kann man da sehen? Im Computertomographie. Computertomographie ist ein Bildgebenesverfahren. Kann man im Kopf irgendwelche raumhaltige Tümor oder einige Sache gesehen. Oder Veränderung. kann man MRT durchführen und kann man auch das ist nicht vielleicht, wenn ich keine richtige Diagnose finde, muss Nun man würde ja man da diese, weitersuchen. Ah ja. ja, okay, ich verstehe. Ja. Aber jetzt, ich werde Jetzt nicht, gucken Sie erstmal so. ja, gucken Alles wir, klar. ja, was passiert Okay, ist. Ja. wunderbar. Alles klar. Ja. Gibt es noch? Gut. Gibt es Fragen? Alle sind erschöpft. Ich habe schon Fragen. Lese. Ah ja, ob ich nachts auf die Toilette muss. Ist eigentlich nicht bekannt, aber ja, ich würde mal sagen, letzte Nacht ist sie schon auf die Toilette gegangen, ja. Weil sie auch schlecht geschlafen hat, weil sie Kopfschmerzen hatte und viel getrunken, ist sie bestimmt einmal auf die Toilette gegangen, wenigstens, ja. Müssen Sie häufig Wasser lassen? Ja, jetzt seit ich so viel trinke, ja, normalerweise nicht. Hat sich Ihr Appetit verändert? Na, jetzt wegen der Kopfschmerzen geht es mir halt schlechter, esse ich natürlich nicht so viel, das stimmt schon. Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit merklich verändert? Oh nein, leider nicht. Immer noch hoch, ja. Haben Sie geschwollene Beine? Geschwollene Beine habe ich nicht, nein. Haben Sie einen regelmäßigen Menstruationszyklus? Diese Oh, ich Frage. bin 62 Jahre alt. Ich bin weit darüber hinweg. In der Haben Sie Menopause. oft Herzklopfen, Stolpern oder Rasen nach körperlicher Belastung oder auch in Ruhe? Bei körperlicher Belastung habe ich schon so ein bisschen Herzklopfen, ja. Ja. Diese Schmerzen, Kopf beugen und Ah. Wenn ich den Kopf vorbeuge, ob die Schmerzen dann schlechter werden, ja. würde sagen, wahrscheinlich ja. Sie haben erwähnt, dass Sie keine Nackensteifigkeit haben, ne? Nackensteifigkeit und Nicht, diese nein. Frage andere. Wenn ich den Kopf runter mache, ne, wenn ich mir die Schuhe zubinde oder wenn ich was vom Fußboden aufhebe, dann merke ich das schon, oh, der Dröhnenkopf, der tut noch mehr weh. Ne? Ja. Sie haben gesagt, in letzter Zeit im Krankenhaus gewesen und was Laboruntersuchungen gemacht. Ach so, ich war zur Kontrolle beim Hausarzt für den Diabetes vor 6 Wochen. Ja. Habe ich gesagt, ne? Aber ja, Labor oder andere Untersuchungen gemacht? Nein. Nein. Okay. Oder. Dankeschön, vielen Dank. Ja, gerne. Gut, was für Sehstörungen? Ja, ich hab das nur so beschrieben, ein Flimmern vor den Augen. Also es wackelt sozusagen. Beidseitig oder eine Seite? Beidseitig. Und Ihnen Sprachstörung bekannt? Aufgefallen, Entschuldigung. Sprachstörung. Nochmal bitte? Sprachstörung. Beim Sprechen ist Ihnen schwer? Ich kann es nicht verstehen. Haben Sie Sprachstörungen oder Sprachprobleme? Oh, ja, Sprachlähmungen. Ich habe Hörstörung. Sorry. Ja, also, nein, ich glaube, ich habe keine Sprachstörung. Nein. Das fehlt mir noch. Ja, okay. Gut, machen wir weiter? Ja. Alles klar. Es handelt sich um Silvia Hammers. Und Frau Silvia Hammers ist 62 Jahre alt. Am 1.3.1950 geboren. Nee. Nicht? 59. Ja, 59. Ja. Ich habe 59 heute älter. Geschrieben, ja. Aber. Ja. Ja. Mhm. Und ist 1,68 Meter und wiegt 74 Kilogramm. Mhm. Frau Hammers hat sich bei uns wegen seit 3 Tagen bestehender Kopfschmerzen vorgestellt. Diese Schmerzen seien plötzlich aufgetreten und seitdem immer schlimmer geworden. Sie beschreibe Schmerzen als klopfend, pocht und dauerhaft. Diese Schmerzen seien im beiden Temporalbereich und habe auch Sehstörungen und Polydipsie und Schlafprobleme wegen der Stress. Sie nehme dagegen Ibuprofen, aber Ibuprofen hat keine Verbesserung gebracht, bei der Patientin sei arterielle Hypertonie bekannt. Normalerweise hat arterielle Hypertonie gut eingestellt, aber letzte 2 Tagen habe sie Blutdruck gemessen und das war 140/80, aber heute Morgen die Werte war 180/90 Millimeter Quecksilbersäule. Und hat sie da schon irgendwas genommen dagegen? Entschuldigung? Hat sie dagegen irgendwas genommen, gegen den hohen Blutdruck? Normalerweise nehme sie regelmäßig morgens und abends Ramipril 5 Milligramm ein. Okay. Und bei Bei der Patientin sei auch Diabetes mellitus Typ 2 bekannt, seit 5 mhm. Jahren. Und dagegen nehme er morgens und abends 850 Milligramm Metformin ein. Mhm. Sie waren beim Hausarzt vor 6 Wochen und alles war gut. Mhm. Bei der Patientin sei Penicillinallergie bekannt. Die Allergie äußert sich mit Exanthem. Sie sei Nichtraucherin. Sie trinke gelegentlich Alkohol. Sie sei cholestektomiert vor 10 Jahren. Bei der Familienanamnese fanden sie sich Pneumokoniose genau. Bei dem Vater und Arthrose bei der Mutter. Mhm. Eine von ihrer Geschwister verstarb wegen Myokardinfarktus. Alle drei Geschwister seien gesund. Mhm. Und die übrigen, ja. Mhm. Ja. Und sie sei Buchhalterin, verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen. Sie habe zwei Töchter und die Tochter seien gesund. Gut, okay. Ja, was meinen Sie denn jetzt? Was steckt denn dahinter? Was ist die Ursache? Ja, meine Verdachtsdiagnose sind arterielle Hypertonie Entgleisung. Mhm. Ja. Und was wäre differenzialdiagnostisch noch drin? Differenzialdiagnostisch subarachnoidal Hämorrhagie. Okay, ja. Migräne. Ja. Und Kopfschmerzen. Ah, Cluster-Kopfschmerz. Ja, Cluster. Ja, ja, ja. Cluster-Kopfschmerzen. Mm-hmm. Ja. Okay. Und was machen Sie jetzt diagnostisch mit der Patientin? Ich würde gerne Zuarztmonitor anschließen und ich möchte ihren Blutdruck sofort messen. Ja. Und gleichzeitig, ich möchte venöse Zugang anlegen mhm. und ich würde auch gleichzeitig Blut abnehmen. Ja, und danach würde, ja, die Patientin habe auch Tachykardie. Dadurch kann ich die Herzrhythmus im Monitor gleichzeitig ja. sehen. Mhm. Ja. Ja. Was und, lassen Sie im Labor untersuchen? Im Labor, ich gucke zuerst Nierenwerte, Elektrolyte, kleines Blutbild und ja, was noch? Denken Sie an den Diabetes? Ich möchte Herzenzyme auch. Ah, okay. Ja, ja, und EKG schreiben. Noch ein bisschen näher liegend. Denken Sie an den Diabetes? Ja, ja, ja. Die Patientin hat Diabetes. Ich möchte auch Blutzucker und langzeitig Blutzucker gucken. Ja, genau. Mhm. Und ja, das reicht, ich glaube. Ja, genau. Und ja, wenn sich das jetzt bestätigt, dass sie eben praktisch eine hypertensive Krise hat, was machen Sie dann mit ihr? Ja, ich möchte antihypertensiv Medikamente geben, hm. aber nicht sehr schnell. In dieser Alter schnell Blutdruck Senkung ist ein bisschen gefährlich. Ah ja, okay, dass die nicht aus den Schuhen fällt, ja, dass ja, sie ja. umkippt. Und ja, und Ja, ja, sie haben viel erwähnt. Sie hat viel erwähnt, dass sie Stress habe. Mhm. Ich würde gerne diese Patientin Psychiatrie einen Konsil veranlassen, mhm. weil die chronische Erkrankungen in Hypertonie, Stressabbau ist sehr wichtig. Und, ah ja. Ja. Mhm. ja. Gut, also als Langzeit, als Langzeitoption. Ja, mhm, ja. Okay. Gut. Ja. Dann gucken Sie mal, was Sie rausfinden bei der Patientin. Ich bin gespannt, was Sie nachher erzählen darüber. Gut. Ja. Was sagen denn die anderen jetzt dazu? Hat noch jemand Tipps, Hinweise, Ideen? Ich denke, die Patienten eine normale Hypertension stand, weil alle Hypertension 150 und bei Stress 180. Ich denke, andere Krankheiten gibt. Ach so, das ist praktisch noch im Normalbereich für einen Hypertonus-Patienten, meinen Sie? Ja, ja, weil okay. die Patienten nicht im Krankenhaus oder Praxis regelmäßig gewesen und Labordiagnostik nicht machen. Ah, nicht gemacht ist, okay. Ja, ja, also was könnte denn jetzt tatsächlich alternativ noch sein? Also was ja noch irgendwie im Raum steht, wäre, dass der Blutzucker entgleist ist. Ja, was natürlich insofern so ein bisschen eine Schiene gelegt ist dahin, weil sie sagt, sie hat solchen Durst. Ja. Na? Polylaxis, Polylaxis und Polydipsie. Vermehrte Durst. Ich denke, wir müssen eine unkontrollierte Diabetes mellitus. Ja, vielleicht kommt auch beides zusammen, ja. Wobei ja, tatsächlich dieser erhöhte Blutdruck. Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Ne? Erstmal müsste man ja messen, sie hat ja diese Werte zu Hause selber gemessen. Ja. Ne? Jetzt muss man die erstmal ja verifizieren, wie hoch ist der im Augenblick tatsächlich. Ne? Das ist die eine Geschichte. Das kann also ja immer noch sein, dass der wirklich tatsächlich auch noch höher ist. Und also aus eigener Erfahrung würde ich jetzt sagen, wenn ich einen Blutdruck von 180 zu 90 habe, dann fühle ich mich also kurz vor der Explosion, ja. weil, also ich fühle mich schon bei 140 schlecht, ja, weil ich mein Lebtag immer niedrigen Blutdruck gehabt habe und jetzt im Alter kriege ich einen erhöhten Blutdruck. Und der wird auch medikamentös behandelt. Aber ich spüre ihn schon. Ich spüre ihn schon, wenn er eigentlich noch nicht im pathologischen Bereich ist. Wenn der so bei 140 ist, fühle ich mich schon schlecht. Ja? Und ja. Insofern denke ich mal jetzt für diese Patientin, wenn die nur halb so doll gestrickt ist wie ich, ja, dass sie sagt, bei 180, da platzt mir aber der Kopf. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, wie da tatsächlich so die Definitionen sind. Was nennt man hypertensive Krise? Bin ich zu sehr Laie. Ich habe eine Idee noch gehabt, wobei die spricht eigentlich, ja, dagegen spricht diese Beidseitigkeit. Das ist auch hier nicht erwähnt, ist nur was ich aus meiner eigenen Krankenhauserfahrung mitgekriegt habe, dass es das gibt. Und zwar eine Arteriitis der Temporalarterie. Ja. Ne? Wobei beidseitig ist natürlich höchst unwahrscheinlich. Ja? Aber wenn das einseitig wäre, könnte ich mir das tatsächlich auch noch vorstellen. Die Patienten klagen ja auch über diese diese pochenden und eben so krass lokalisierten Schmerzen. Hm? Aber ist hier tatsächlich im Düsseldorfer Fall nicht erwähnt, ist nur von mir jetzt so eine Idee, weil ich es halt gehört und mitbekommen habe. Ne? Ja. Ja, gut. Ja, das ist eigentlich noch die Geschichte, wenn es jetzt tatsächlich zusätzlich oder alternativ eine Blutzuckerentgleisung ist, dann müsste man halt da noch gucken, wie man das besser einstellt, dass man da kurzfristig einfach mal über das Metformin rausgeht und dann, ja, da bin ich jetzt aber auch wieder zu wenig Profi, kann ich jetzt nichts über Dosierungsschema sagen. Ich habe nur was gelesen von lang und kurz, schnell wirkendem und kurz und schnell wirkendem und langsam wirkendem Insulin, dass man das dann irgendwie über den Tag verteilt. Ja, es gibt eine Schrittetherapie im genau. Da gibt es Schemata. Ne? Und ja, die Metformin ist sehr gut, weil Metformin ist nicht nur Blutzuckersenkung, auch Metformin schützt die Nieren sehr gut. Ah, okay. Ja, und wenn die Patienten keine Probleme mit Kreatinin, sagen Kreatinin in Nierenwerte hat, ja, wir würden immer eingehen mit Metformin. Ah ja, okay. Eingehen oder vorgehen? Nein. Vorgehen. Ja. Eingehen für eine Nägeltherapie. Nochmal? Eingehen. Für eine neue Therapie eingehen. Auf eine neue Therapie, ja, da würde man vielleicht sagen, auf eine neue Therapie einstellen. Einstellen. So, ne? Ja. Eingehen heißt eigentlich in so im Dialog praktisch ein Argument aufnehmen. Zum Beispiel hast du ja jetzt immer wieder sehr schön auf die Sachen verwiesen, die ich so nebenher eingestreut habe, was ich so nebenher an Infos gegeben habe. Da hast du ja dann gesagt, sie haben vorhin erwähnt, dass sie hohen Blutdruck haben. Ja, so. Und dann bist du auf diesen Punkt, den die Patientin erwähnt hat, eingegangen. Da sagt man eingehen. So, eingehen, ne? Ja. Ja. Und wenn du das jetzt völlig ignoriert hättest, könnte ich sagen, oh, auf meine Informationen ist die gar nicht eingegangen. Ja? Also wenn jemand das ignoriert, dann geht man eben nicht ein auf etwas, was jemand sagt. Ne? Aber in dem Zusammenhang verwenden wir eingehen eigentlich. Eingehen. Ne? Ja, besser nicht erwähnen, sondern eingehen. Ja, ich genau. Sagen, eingehen. Auf etwas eingehen, ja. Ja. Ja. Gut. Und sonst bei eben klassischerweise diese Medikamenteneinstellung, das ist eigentlich so der Fachbegriff, ne? Dass man die Dosierung richtig einstellt. Bis man das ausgewogen hat, dass es nicht zu viel wirkt und nicht zu wenig wirkt, dass es genau die Normwerte praktisch ergibt. Das nennt man Einstellung. Hm. Okay. Gut. Ansonsten war das doch grandios. Wahrscheinlich kanntest du den Fall schon wieder, oder? Ja, ich kenne ihn. Aber dieser Fall kommt nicht mehr. Ja. Ich kenne nicht gut. Ja, ich habe nur einmal gelesen. Aber ich kenne. Ja, ich kann keine Überraschung bieten. Sie kennt alle. Ja, ich kenne. Wir müssen doch mal ganz was anderes nehmen. Ein Münchner Fall für dich. Ja. Damit du mal ein bisschen überrascht bist. Ja. Ja. Ja. Nee, aber du hast das wirklich sehr schön gemacht. Bist sehr schön auf die Patientin eingegangen, finde ich. Und wirklich alle Fragen, die jetzt hier erwähnt waren, sind gekommen. Und die Patientin hat sich auch bei dir sehr gut aufgehoben gefühlt. Ja, danke. Ja, ich sage also herzlichen Dank. Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Können wir sagen, dass diese Patienten ein Verdachtdiagnos, zum Beispiel unkontrollierter Hypertonie und Diabetes mellitus und neuroemotional Stress sagen möchten. Ja, drei Verdachtdiagnose, eine Konstellation sagen oder. Ich denke mal, das kann man gut sagen. Denn tatsächlich weiß man ja, dass Stress den Blutdruck pusht, ja, und nach oben treibt. Wann hat man hohen Blutdruck? Ne? Also klar, wenn man unter Dampf ist, wenn man unter Stress ist. Und natürlich zusätzlich weiß man auch, dass emotionale Veränderungen auch sich und großer Stress sich auch auf die Blutzuckerregulation auswirkt. Ja? Möglicherweise, das, was ich, unter Stress sagt man immer, ich muss jetzt unbedingt Schokolade essen oder so. Ne? Dann isst man vielleicht auch anders und dann gerät das System durcheinander. Ja? Das sind schon so Sachen, dass ich finde schon, dass man das gut sagen kann, dass diese drei Sachen irgendwo miteinander verbunden sind. Ja, danke. Passt gut, ja. Und es ist ja eigentlich auch so eine klassische Risikofaktorenansammlung. Ja? Wenn ich sage, Stress, Bluthochdruck und Diabetes, habe ich ja schon mal drei ordentliche Faktoren für Herzrisiko, ja. Also muss die Patientin irgendwo in allen drei Sachen runterfahren. Ja. Doch, ich finde, ja, gut, das also gut erklärt. Ja. Danke für Tipps. Ja. Ja, also ich bin für heute top zufrieden. Ja, okay. Ja? Können wir auch Samstag machen?